Ja. Staatsanwalt, sie ist da. Wer? Die Dame. Welche Dame? Sie sagten doch, um 7:30 würde... Ach so, ja, natürlich. Ich lasse bitten. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Noch etwas. Bitte? Ist Etzel auf seinem Zimmer? Etzel? Ach so, ja, Verzeihung. Hätte vollkommen vergessen. Aber hören Sie, sollte er zufällig heute Abend noch kommen, so sorgen Sie dafür, dass er sofort auf sein Zimmer geht. Ja, natürlich, Herr Staatsanwalt. Hier, Altschulen. Andergast. Guten Abend, Herr Polizeipräsident. Guten Abend, Herr Staatsanwalt. Nun, etwas Neues? Das wollte ich gerade Sie fragen. Nein, noch nichts. Gar nichts. Haben Sie denn noch nicht irgendwelche Anhaltspunkte? Gründe der Flucht etwa? Irgendwelche Vorbereitungen? Nein, bedauere. Hat er irgendeiner politischen Organisation angehört? Nein. Also gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie noch irgendetwas Zweckdienliches ermitteln. Ja, natürlich. Verzeihen Sie die Störung, Herr Präsident. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Staatsanwalt. Guten Abend, Wolfgang. Guten Abend, Sophia. Bitte nimm Platz. Danke. Bitte, sprich. Lass mir einen Augenblick Zeit. Ich bin nämlich noch etwas befangen. Warum? Die Nerven, wenn du willst. In mir selbst bin ich ganz sicher geworden. Aber wenn ich nun nach 12 Jahren wirklich und leibhaftig vor dir sitze... Ich verstehe. Sammle dich und sage mir dann kurz und einfach, was du von mir willst. Weißt du das nicht? Ich kann es mir denken. Es handelt sich um Etzel. Ja, um unseren Sohn. Leider muss ich dir gleich zu Beginn sagen, dass es für mich über dieses Thema keine Diskussionen mehr gibt. Etzel ist für mich kein Thema. Sophia! Verzeih. Ich will ganz ruhig mit dir reden, Wolfgang. Nach 12 Jahren will ich endlich einmal mit dir über meinen Sohn reden. Ich dachte, darüber ist vor 12 Jahren das letzte Wort gesprochen worden. Von Gesetzen und Gerichten. Das Scheidungsurteil. Und ich war schuldig. Jawohl. Schön, ich habe das damals anerkannt und habe meine Schuld reichlich bezahlt. Auch mir ist nichts geschenkt worden. Schuldig. Mein Gott, wie schnell sprecht ihr dieses Wort über einen Menschen aus? Sag mal, Wolfgang, ist dir denn niemals ein Zweifel an der Unfehlbarkeit deiner Paragraphen und Instanzen gekommen? Ist denn das Schuldig der Richter immer die letzte Weisheit? In deinem Falle, Sophia, deckt sich der Richterspruch der Gesetze mit dem des gesunden Gefühls leider vollkommen. Wie kann denn ein irdischer Richter so vermessen sein, einer Mutter das Recht auf ihr Kind abzusprechen? Das ursprünglichste, das erste aller Rechte. Dass du verwirkt hast, Sophia. Nein. Du hast einen Kindesraub begangen, mit Hilfe der Gesetze. Ach, lass mich ausreden. Bist du auch niemals auf die Idee gekommen, dass dich auch ein Teil der Schuld trifft? Ich wüsste wirklich nicht, wieso. Damals hast du nicht gemerkt, wie ich an deiner Seite langsam verlosch, zusammenfiel, erstickte in der eiskalten, lieblosen Atmosphäre. Wenn du unsere Ehe so empfunden hast, hättest du dich auf eine saubere Art von mir lösen sollen. Macht euch das Leben doch nicht immer so einfach. Ich war mir ja selbst nur halb im Klaren darüber. Aber so ein verkümmertes Ding, wie ich damals war, mein Gott, wer danach greift, der hat es eben. Weißt du denn nicht, dass viele Leidenschaften nur durch die Angst vor der Leere entstehen? Schöne Worte, schöne Theorien. Er war wirklich kein Heros, mein Georg. Ein anständiger Durchschnittsmensch. Wenn er mehr gewesen wäre, hätte er auch nicht den Eid geschworen, zu dem du ihn gezwungen hast. Den Meineid? Ja, mit dem er mich retten wollte. Am Tage vorher hattest du mich zu einem vollen Geständnis überredet. Weißt du das noch? Ich entsinne mich an alles. Dann weißt du auch noch, dass du mir gesagt hast, dieses Geständnis würde dich der Notwendigkeit entheben, ihn vereidigen zu lassen. Weißt du das noch? Ja, natürlich. Und am nächsten Tag wurde er doch vereidigt. Obwohl du wusstest, dass du ihm damit das Genick brechen würdest. Obwohl? Du kannst ruhig sagen, weil. Und das sagst du noch. Mein Eid. Dieser Alp hat ihn in den Tod getrieben. Er war wohl nicht mehr wert. Und nun frage ich dich, wie hast du das all die Jahre getragen? Wie du siehst, ich habe es überlebt. Und sein Tod hat dich nie belastet? Und du verlangst hoffentlich nicht, dass ich um einen Selbstmörder traure. Mein Gott. Was ist hier? Wolfgang, glaubst du, dass alles unfehlbar richtig war? Nenne mir den Richter, der mich verurteilen sollte. Ich hatte gehofft. Dein Gewissen. Meine Meinung über die Heiligkeit der Ehe und die Pflichten einer Mutter weicht von der deinen leider so grundsätzlich ab, dass wir uns schwerlich verstehen werden. Ich hätte also in deinem Schatten zu Ende vegetieren sollen. Schön. Aber das andere, der Meineid als Fallstrick... Ich habe ihn nicht geschworen. Jeder Mensch muss die Konsequenzen seiner Handlung selber tragen. Du bist also noch... Ganz der Alte. Auch in Bezug auf Ötzl. Und du fürchtest nicht, dass dieses Kind einmal, wenn es dich erkannt hat, ganz zu seiner Mutter überlaufen könnte? Du sagst mir also den Kampf an. Nein. Ich bitte dich nur. Warum? Lass mich Anteil an ihm haben. Nein. Ich habe die Pflicht, ihn... vor dem Einfluss einer gefallenen Mutter zu schützen. Ja. Meinst du das? So ähnlich. Ach, sag doch mal, Wolfgang, wo ist denn Ötzl eigentlich? Ruf ihn doch mal. Lass mich ihn doch wenigstens einmal begrüßen. Dagegen wirst du doch nichts einzuwenden haben. Oder doch? Warum bist du so ernst? Sag doch, wo steckt er denn? Darüber... Na nun, sehe dich zum ersten Mal in deinem Leben unsicher. Darüber bin ich dir keine Rechenschaft schuldig. Nein, aber eine höfliche Frage hättest du mir sicher beantwortet, wenn du gekonnt hättest. Vielleicht weißt du nicht, wo Ötzl sich aufhält. Was soll das? Vielleicht ist er dir entlaufen. Es werden ja so viele Menschen schuldig, weil man ihnen zu wenig Liebe gibt. Die einen begehen einen Ehebruch und die anderen laufen davon. Wo steckt Ötzl? Ist am Ende schon bei dir? Ich sehe, du sorgst dich wirklich um ihn. Ein Lichtblick wenigstens. Ich verlange sofort eine klare Antwort. Aber doch nicht von jemand, der sie dir nicht geben kann. Wirklich, Wolfgang, ich weiß es nicht. Aber du weißt, dass er weggelaufen ist. Ich weiß sogar, dass er dir entwachsen ist. Ich konnte mir denken, welch wahnwitzige Schlüsse du aus einem dummen Jungenstreich ziehen würdest. Sollte jemand wie du es wirklich nicht wissen, dass er in seinem Markt getroffen und in seinem Lebensgesetz aufgehoben ist... Fantastisches Geschwätz. Er wird in ein paar Tagen zurückkommen. Darf ich vielleicht in ein paar Tagen wiederkommen? Du bildest dir doch nicht ein, dass es wirklich nur ein dummer Jungenstreich ist. Er wird zurückkommen. Ja. Aber nicht zu dir. Dagegen gibt es Anstalten und Vorkehrungen. Zwangsanstalten und Zwangsvorkehrungen. Damit gewinnt man keine Seele zurück. Ich lege keinen Wert auf Seele. Das weiß ich. Darum wirst du versuchen, sie auszutreiben. Du hast ja so herrliche Resultate damit erzielt. Ich lehne Debatten in dieser Form ab. Die Form? Mein Gott, ich kann doch nicht wie deine Kanzleiautomaten mit dir reden, wenn es um Ötzl geht. Ich bin gekommen, um weiteres Unheil zu verhindern. Du scheinst mich also doch nicht für ganz so ohnmächtig zu halten. Ohnmächtig? Nein, für ohnmächtig halte ich dich nicht. Nie wirst du das sein. Du bist zu beklagen darum. Hilf mir lieber, ihn zu finden. Hörst du denn nicht? Ötzl hat sich losgerissen von dir. Und nun zerstört er deine Fundamente. Recht und Gesetz lassen dich im Stich. Jetzt helfen dir keine juristischen Spiegelfechtereien mehr. Ich brauche dich ja nur anzusehen, um zu wissen, dass es so ist. Von wem hast du denn erfahren, dass er fort ist? Das ist unwichtig. Ich möchte niemanden deiner Rache ausliefern. Aber auf meine Reden gehst du ja gar nicht ein. Hör doch, Wolfgang. Ich möchte dir einen Vergleich anbieten, um in deiner Sprache zu reden. Du hast mir nichts zu bieten und nichts anzubieten. Doch, ich kann mich bei dem Jungen für dich einsetzen, wenn er wieder da ist. Das ist ja, größenwahnsinnig. Ich kann dir auch helfen, ihn zu finden. Es wird auch ohne deine Hilfe gehen. Frau Gruber! Was hast du vor? Es wird auch ohne dich gehen. Komme schon, Herr Staatsanwalt. Bitte? Haben Sie meiner Frau geschrieben, dass Ötzl fort ist? Bitte, Herr Staatsanwalt. Nun reden Sie schon. Quäl doch die Frau nicht. Bitte um Verzeihung, nur aus Sorge. Also doch, woher hatten Sie die Adresse? Jetzt kamen doch manchmal Briefe. Also ich will es Ihrem Unverstand zugutehalten. Haben Sie mit Ötzl jemals über seine Mutter gesprochen? Soviel ich weiß, hatte ich es Ihnen ausdrücklich verboten. Ich habe sonst nie mit ihm über seine Mutter gesprochen. Sonst? Also einmal doch? Ein einziges Mal. Aus welchem Anlass? Er fragte mich, es war, als er einen der Briefe sah, auf die ich niemals eine Antwort erhielt. Was fragte er? Warum man niemals etwas über seine Mutter hört. Und was haben Sie ihm darauf geantwortet? Dass es uns streng verboten ist. Und er? Gott, es hat ihn halt gekränkt. Er wäre doch kein Kind mehr und so weiter. Man könnte ihm doch alles sagen. Aber der Herr Staatsanwalt hätte nur die Achseln gezuckt, als er es mal so ganz vorsichtig versucht hatte. Wann war das? Jetzt erst, kurz vor seiner Flucht? An dem Abend, als der alte Mauritius mal wieder an der Tür war. So, war der auch mal wieder da? Ja, heute vor einer Woche. Hat Edsel mit ihm gesprochen? Ja. Ja? Der alte Mauritius hat ihn angesprochen. Ich wollte ihn gerade wegschicken, da kam Edsel an die Tür. Nun erzählen Sie doch schon ein bisschen im Zusammenhang. Helfen Sie mir doch, junger Mann, sagte er. Mein Sohn sitzt seit 18 Jahren unschuldig im Gefängnis. Sie müssen sich bei Ihrem Herrn Vater für mich einsetzen. Ihr Vater hat doch... Na, was? Ich kann es gar nicht aussprechen. Mein Gott, Sie zitieren doch bloß. Ihr Vater hat doch an meinem Sohn einen Justizmord begangen, hat er gesagt. So, hat er gesagt. Das werde ich ihm versalzen. Das hat man von der Nachsicht, die man seit Jahr und Tag mit dem alten Querulanten übt. Aber das muss ich dem jungen Herrn zugute halten. Das hat er sich nicht sagen lassen. Oh, er ist dem Alten an die Kehle gesprungen. Sie, mein Vater begeht keinen Justizmord. Nehmen Sie das sofort zurück. Ich lasse meinen Vater nicht beleidigen. Ja? Das ist gut. Das ist schön. Der Alte meinte, er könnte es sogar beweisen. Aber Edsel hat sich nicht beruhigen lassen. Und nur darum habe ich ja auch seine Mutter erwähnt. Wie soll ich das verstehen? Nun, damit er den Alten loslassen sollte, habe ich gesagt, seine Mutter hätte den Fall Mauritius auch immer für einen Justizirrtum gehalten. Diese verfluchte Geschwätzigkeit. Gehen Sie, gehen Sie. Ja, bitte. Gehen Sie verflucht nochmal. Meine Mutter war allerdings auch der Meinung, der blöde Alte. Ja, ich war damals eine der gespanntesten Zuhörerinnen beim Fall Mauritius. Das interessiert mich heute nicht mehr. Ich erwähnte es auch nur, weil es gerade der Prozess Mauritius war. Deine juristische Glanzleistung, bei der mir zum ersten Mal der fürchterliche Abgrund zwischen uns klar wurde. So? Also damals schon? Allerdings. Und trotzdem habe ich mich noch viele Jahre gehalten. Ich weiß noch, wie du nach der Urteilsverkündung zu mir kamst. Rechtskräftig. Das sprachst du so wie eine Botschaft vom Himmel. Und, was hat dich daran gestört? Dass du einen Unschuldigen verurteilt hast. Du solltest dich schämen, mir solchen Unsinn aufzutischen, nachdem der Prozess durch alle Instanzen geführt wurde und die Schuld einwandfrei nachgewiesen worden ist. Mein Gefühl hat sich noch nie getäuscht. Aber juristische Argumente wirst du auch schwerlich vorbringen können. Rechtskräftig. Ein Schauder lief mir über die Haut. Sonderbar. Es kommt nichts abhanden in der Welt. Das verwehte Samenkorn ist in das Herz meines Kindes gefallen. Der Fall Mauritius. Mir träumte einmal, dass eine riesige Menschenmenge vor dir auf den Knien lag und dich anflehte, du solltest irgendein Urteil zurücknehmen. Und du bist dagestanden wie eine steinerne Säule. Schrecklicher Wahn, sich einzubilden, man könnte unfehlbar sein. Unfehlbarer Richter, nicht geirrt haben zu dürfen. Was ist das für ein schrecklicher Fluch? Also Mauritius. Also, was soll nun werden, Wolfgang? Ich hatte dir einen Vergleich angeboten. Einen Vergleich? So, ich soll einen Vergleich annehmen, weil der Junge sich einen Lausbubenstreich erlaubt. Wie? Oder weil ein alter Schwätzer unverantwortliches Zeug redet. Ihr habt mich herausgefordert, der alte Mauritius, du und auch Edsel. Ihr habt mir den Kampf angesagt. Also gut, kämpfen wir. Jetzt sollt ihr mich kennenlernen. Alle! Alle! Alle! Leider kenne ich dich bereits. Peter Paul Mauritius wünscht sich seit Jahren eine Unterhaltung mit mir. Jetzt soll er sie haben. Sie wissen, weshalb ich Sie hierher bestellt habe. Ich hatte wieder einmal einen Antrag gestellt. Das war der 19. glaube ich. Mit Ihren Anpöbeleien der Gerichte werden Sie eklig hereinfallen, aber das nur nebenbei. Sie wissen also nicht, weshalb ich Sie hierher bestellt habe. Wie sollte ich es wissen, Herr Staatsanwalt, wenn es nicht meines Jungen wegen ist? Diesmal handelt es sich um meinen Jungen. So, so. Sie haben die unglaubliche Impertinenz besessen, meinem Sohn zu sagen, ich hätte einen Justizmord begangen. Um Gottes Willen, Herr Staatsanwalt, was für eine Ungeheuerlichkeit. Das muss ein glatter Hörfehler sein. Ich hatte ihn lediglich gebeten, sich für mich bei Ihnen einzusetzen. Dabei habe ich wohl das Wort Justizirrtum gebraucht. Irrtum, wohlgemerkt, nicht Mord. Habe ich es nicht Ihrem Herrn Sohn zu verdanken, dass ich endlich einmal vor Ihnen stehen darf? Indirekt. Haben Sie nicht gesagt, Sie könnten es ihm beweisen? So ähnlich. Ja, ich entsinne mich. Und daraufhin ist er zu Ihnen gekommen. Ja, das ist eine Vermutung, nicht wahr? Herr Staatsanwalt, Sie schließen das daraus. Ja, allerdings. Und ich habe auch die Mittel und Wege, Sie zum Reden zu bringen. Wo ist mein Sohn? Ich unterschätze Ihre Mittel und Wege keinesfalls, Herr Staatsanwalt. Wir haben Sie ja kennengelernt. Und? Aber sehen Sie, Herr Staatsanwalt, auch Ihre Mittel und Wege haben bestimmte Grenzen. Sie wagen eine Provokation. Verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Staatsanwalt. Ich meine, was einer nicht weiß, das kann auch die tüchtigste Justizbehörde nicht aus ihm herausholen. Ich warne Sie, Herr Mauritius. Ich habe meinen Sohn in dringendem Verdacht, dass er bei Ihnen war. Und ich vermute ferner, dass sein Verschwinden das Ergebnis dieser Unterhaltung war. Ja, wahrscheinlich. Also müssen Sie mir sagen können, was mein Sohn für Pläne hatte und wo er sich vermutlich aufhält. Wenn ich das nur wüsste. Aber glauben Sie mir, Herr Staatsanwalt, nichts auf der Welt kann ich besser nachfühlen als den Schmerz, den ein Vater um seinen Sohn hat. Also wollen Sie nun sprechen oder nicht? Ich kann Sie Ihre Aussagen auch unter Eid machen lassen. Ja, ich kann Ihnen da leider gar nicht helfen. Schön, wie Sie wollen. Sie werden also vor Gericht aussagen. Danke, ich benötige Sie nicht mehr. Was ich vor Gericht aussagen soll, das könnte ich allerdings auch gleich sagen. Also? Es ist ein Unterschied, ob ich sagen soll, was ich mit ihm gesprochen habe oder wo er sich jetzt befindet. Zugegeben. Ja. Ich habe ihm ziemlich einleuchtend beweisen können, dass damals tatsächlich ein Justizirrtum begangen worden ist. Und weiter? Ich habe ihm erklärt, wie die ganze Beweisführung sich ausschließlich auf die Zeugenaussage eines einzigen Menschen stützt. Was weiter? Was hat Etzel geplant? Was wollte er tun? Wo kann er sein? Ziel und Zweck einer Reise müssten ja irgendwie aus der Unterhaltung abzuleiten sein. Ja. Ich habe ihm zuerst sämtliche Widersprüche der Verhandlung aufgezählt. Dann habe ich ihm klar gemacht, wie sein Vater sofort scharf ins Zeug gegangen ist und wie es für ihn von vornherein festgestanden hat, dass mein Sohn die Tat begangen hätte. Wie daraufhin allen Zeugen geglaubt wurde, die diese Meinung bekräftigten, und allen nicht geglaubt, die sie hätten widerlegen können. Bitte ersparen Sie mir alles, was für die Auffindung meines Sohnes nicht unbedingt wissenswert ist. Ja, ich verstehe schon, das will ich gerade herausfinden. Dem Kronzeugen war Remme. Wurde zum Beispiel alles geglaubt. Was hat denn das mit dem Verbleib meines Sohnes zu tun, zum Donnerwetter? Moment doch mal, das werden wir ja gleich haben. Waremme will meinem Sohn den Revolver aus der Hand gewunden und in den Rasen geschleudert haben. Drei Beamte haben den Revolver aber nicht gefunden. Waremme ist im Augenblick des Mordes erschienen, sagt er. Aber der Gärtner Distelmeier hat ihn schon eine Viertelstunde vorher dort gesehen. Schön. Der Gärtner hat sich eben geirrt. Das Ziel stand fest, die Verurteilung. Der Weg dahin musste erst geschaffen werden. Ging wie geschmiert, Motive wie Sand am Meer, Indizien zum Schweinefüttern. Wie lange wollen Sie noch versuchen, das Gespräch auf ein anderes Geleise zu schieben? Sie haben mich durchschaut, Herr Staatsanwalt. Verzeihen Sie einem gequälten Vaterherzen. Kehren wir also zum Thema zurück. Ihr Herr Sohn und ich, wir waren also der Meinung, dass dieser Waremme... Ach, Moment, ich komme ja schon zu dem, was Sie hören wollen. Dass dieser Waremme einen Meineid geschworen hat. Es besteht also die Möglichkeit, dass Ihr Herr Sohn sich auf den Weg gemacht hat, um diesen Waremme zu finden. Er wird ihm das Geständnis des Meineides entlocken wollen. Und wo ist dieser Waremme? Das wissen die Götter. Sehen Sie, das Gericht weiß es auch nicht. Jetzt heißt es also, diesen Zeugen Waremme so schnell wie möglich zu finden. Das wird Ihnen nicht gelingen. Und der Kriminalpolizei auch nicht. Glauben Sie mir, ich habe 10 Jahre dazu gebraucht. Jetzt habe ich Sie. Sie wissen also, wo er steckt. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um einzusehen, dass er unauffindbar ist. Ich habe das Gefühl, Sie überschätzen meine Geduld und meine Freude an kindlichen Wortspielen. Es ist zwecklos, dass wir uns in dieser Form weiter unterhalten. Ich werde Sie unter Anklage stellen. Herr Staatsanwalt tut mir bitter Unrecht. Es liegt doch auch ganz in meinem Interesse, dass wir Waremme finden. Wir müssen ihn ja finden, damit er endlich seinen Meineid bekennt. Gegen eine Verhaftung meinerseits hätte ich übrigens gar nichts einzuwenden. Unser Fall würde dadurch wieder in die Öffentlichkeit kommen und das würde jetzt ganz gut passen, da doch Ihr Herr Sohn wahrscheinlich bald mit dem Geständnis Waremmes heimkommen wird. Er will nicht eher zurückkommen, als bis er es hat. Das hieße nie, selbst wenn Waremme einen Meineid geschworen hätte. Mein Gott, dieses Kind in einer Welt, deren Gefahren er kaum kennt, gegen einen Menschen wie Waremme, in allen Sätteln gerecht, in allen Erdteilen zu Hause. Ja, es geschehen manchmal Zeichen und Wunder. Die Zeit und der Gewissenswurm können vorgearbeitet haben. Aber Waremme kann keinen Meineid geschworen haben. Dann könnten Sie mich ohne Bedenken verhaften lassen. Aber nur dann. Sonst wäre die Sache für Sie doppelt peinlich. Mann Gottes, so reden Sie doch endlich eine offene Sprache. Sie sind ja wie ein Stück nasse Seife. Wie und wo soll man Sie packen? Es geht doch um unsere Söhne. Sprechen wir ganz offen. Wir beiden besorgten Väter. Meine Sorge ist so echt wie die Ihre. Nur ist sie größer und berechtigter. Ich sage Ihnen also nicht, wo Waremme steckt, damit Sie Ihren Sohn nicht an der Arbeit hindern. Und Sie können mich nicht verhaften lassen, weil Sie nicht wissen, ob der Waremme nicht vielleicht doch... Ich appelliere an Ihre Anständigkeit, Herr Mauritius. Nicht vergebens, Herr Staatsanwalt. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie prüfen noch einmal meine Eingaben und ich erzähle Ihnen dafür, wo wir Ihren Sohn finden können. Sie haben den Bogen überspannt, mein Lieber. Etwas haben Sie nämlich bei all Ihrer Schlauheit vergessen. Auch an Ihrem Sohn kann die Zeit und der Gewissenswurm, wie Sie sagen, gewirkt haben. Sein fehlendes Geständnis ist die einzige Lücke im Prozess. Diese Lücke werde ich schließen. Und dann gnade Ihnen Gott. Grüßen Sie meinen Sohn, Herr Staatsanwalt. Und sagen Sie ihm, ich hätte niemals an ihm gezweifelt. Hier Kanzlei der Staatsanwaltschaft. Hier spricht Staatsanwalt von Andergast. Hören Sie bitte, alle Akten und Unterlagen zum Prozess Leonhard Mauritius. Mordprozess Leonhard Mauritius? Diese alte Sache? Ja. Wird geschehen, Herr Staatsanwalt. Und bitte heute Abend alles in meiner Wohnung. Wird geschehen, Herr Staatsanwalt. Gut, danke. Ich kann mich unmöglich geirrt haben. Ich kann lesen und lesen, aber ich gewinne immer wieder das gleiche Bild. Das Bild zeichnet sich demnach sonnenklar vor mir ab. Leonhard Mauritius, ein in Genuss und Müßigkeit immer haltloser gewordener Mensch, heiratet eine um 15 Jahre ältere Frau. Wir wollen zu seiner Ehre annehmen, dass er sie nicht nur ihres bescheidenen Vermögens wegen geheiratet hat, sondern um etwas wie einen Hafen bei ihr zu finden, wie er sich selbst ausdrückt. Er wird ihrer bald überdrüssig und setzt seinen alten Lebenswandel fort. Als er vollkommen verschuldet ist, will ihm seine Frau nicht mehr helfen. Das bringt ihn zur Raserei. In die gleiche Zeit fällt die unglückselige Leidenschaft für die Schwester seiner Frau, die 19-jährige Anna Jahn. Da diese sich seinen ewigen Werbungen widersetzt, verliert er völlig die Besinnung. Nun will er zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Indem er seine Frau ermordet, beabsichtigt er nicht... Wie lange hätte es gedauert und die kleine Jahn wäre diesem Unhold doch noch zum Opfer gefallen. Warum sind Sie denn nicht weggezogen, als die Belästigungen Ihres Schwagers begannen? Ich habe ihm gut zugeredet. Ich weiß ja auch nicht, wo wollte ich denn auch hin? Meine Schwester hätte sich doch auch gewundert, wenn ich weggezogen wäre. Ja, natürlich. Bitte, Herrn Präsidenten, ein paar Fragen an die Zeugin Jahn richten zu dürfen. Bitte sehr. Sagen Sie, Fräulein Jahn, wie war Ihre Einstellung zu dem Angeklagten? Mochten Sie ihn leiden? Ja, natürlich. Als Mann meiner Schwester. Sagen wir mal, hätten Sie ihn lieben können, wenn er nicht der Mann Ihrer Schwester gewesen wäre. Bitte den Herrn Präsidenten der Verteidigung das Wort zu entziehen. Wir sind hier, um zu ergründen, was wirklich geschehen ist und nicht, was geschehen wäre, wenn... Außerdem hat Fräulein Jahn schon abschließend darauf geantwortet. Ich beantrage daher, der Verteidigung das Wort zu entziehen und auf weitere Vernehmung der Zeugin Jahn zu verzichten. Wir müssen doch etwas Rücksicht nehmen, meine Herren. Wie Sie vielleicht bemerken, hält sich Fräulein Jahn nur noch mit Mühe aufrecht. Der Tod ihrer Schwester hat sie aufs Tiefste erschüttert. Und war Remme. Warum sollte er denn über seinen besten Freund eine falsche Aussage machen? Unsinn, ganz undenkbar. Oder gar der Schuss. Es fehlen aber auch jegliche Motive, die ihn dazu hätten veranlassen können. Fräulein Jahn hatte mich angerufen. Leonhard käme von der Reise zurück, alle seine Bemühungen um Geld seien erfolglos gewesen. Er hätte ihr einen verzweifelten Brief geschrieben. Sie ahne Furchtbares. Und daraufhin fuhren Sie sofort zur Villa Mauritius? Hm? Ja, natürlich. Als ich das Gartentor öffnete, war Leonhard schon da. Er stand etwa 3 Meter vor mir. Er musste gerade vor mir gekommen sein. In diesem Augenblick öffnete sich die Tür des Hauses und seine Frau kam auf ihn zu. Mich hatte sie nicht bemerkt, weil ich hinter ihm stand. Leonhard griff in die Tasche und zog einen Revolver heraus. Wann tat er das? sofort, als er seine Frau bemerkte. Als seine Frau den Revolver sah, schrie sie erschreckt auf und rannte wieder zum Hause zurück. Daher auch der Einschuss im Rücken. Und weiter? Daraufhin stürzte ich auf ihn zu und entwand ihn dem Revolver. Warum haben Sie das nicht früher getan, Herr Waremme? Sie haben doch den Revolver im gleichen Augenblick entdeckt, wie auch Frau Mauritius ihn entdeckt haben musste. Warum ließen Sie ihn zuerst schießen? Mein Gott, was sind das für Fragen, Herr Verteidiger? Man könnte ebenso gut fragen, warum sperren Sie den Mund auf, wenn Sie einen Schreck bekommen? Bedenken Sie doch, das war alles Sache einer Sekunde. Ich bitte das Gericht, den Herrn Verteidiger von der Fachpsychologie über den Begriff der Schrecksekunde aufklären zu lassen. Wir stoßen hier auf eine elementare Bildungslücke. Ruhe bitte. Dieser Prozess hat eigentlich nur eine einzige Lücke. Es fehlt das Geständnis. Dieser Mauritius. Ich sehe ihn wieder vor mir. Wie er da sitzt, die Beine übereinander geschlagen. Dieses Lächeln. Ein wenig traurig, aber teilnahmslos, als ging ihn das im Grunde alles gar nichts an. Nach all dem, was Sie gesagt haben, frage ich Sie, wollen Sie nicht Ihr Gewissen durch ein Geständnis erleichtern, Herr Mauritius? Gewissen? Was geht Sie denn überhaupt mein Gewissen an? Für Sie handelt es sich um den Schuss und den habe ich nicht abgegeben. Sie können mir nie im Leben beweisen, dass ich geschossen habe. Sie bilden sich ein, es mir bewiesen zu haben. In Wirklichkeit haben Sie nicht einmal einen Schimmer einer Wahrscheinlichkeit erbracht. Bitte sofort um Ruhe! Den Angeklagten fordere ich dringend auf, seine Äußerung zu mäßigen. Ich spreche doch sehr gemäßigt und sage nur die Wahrheit. Dass ich meine Frau nicht mehr liebte und dringend Geld brauchte, gilt für Sie als ein Grund des Mordes. Demnach wäre es ja allgemein üblich, dass man seine Frau erschießt, wenn man sie nicht mehr liebt oder wenn man Geld braucht. Im Allgemeinen werden Sie das nicht voraussetzen, aber bei mir. Und warum bei mir? Weil ich unter Mordverdacht stehe? Mit dieser faulen Logik dreht man sich im Kreise und kann am Ende alles beweisen. Dann sagen Sie um Himmels Willen doch, wer den Schuss nach Ihrer Meinung abgegeben haben könnte. Das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Ich bin schließlich kein Kriminalbeamter und kein Jurist. Das ist Ihre Aufgabe, meine Herren. Aber selbst wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen niemals sagen. Ein merkwürdiger Mensch, dieser Leonhard Mauritius. Irgendetwas gibt es da noch, von dem ich keine Ahnung habe. Irgendetwas. Das muss er mir morgen sagen. Naja, bemühen Sie sich nicht weiter, Herr Vorsteher. Geben Sie mir einen erfahrenen Wärter mit. Ich mache noch ein paar Stichproben bei den Einzelhäftlingen. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Plakusch! Herr Vorsteher! Sie werden in einen Staatsanwalt führen. Ja, danke, Herr Vorsteher. Sprechen Sie dann nachher noch. Haben Sie die Liste? Ich brauche keine Liste, Herr Staatsanwalt. Ich kenne Sie alle. Alle kenne ich Sie, meine Kinder. Tüchtig, tüchtig. Wie lange sind Sie denn schon im Dienst? 35 Jahre, Herr Staatsanwalt. Na, das langt ja. Zum wahnsinnig werden, Herr Staatsanwalt. Ich verstehe Sie. Man blickt in allerlei Tiefen der menschlichen Seele. Und der Justiz, Herr Staatsanwalt. Wie meinen Sie das? Ja, da sind Fragen. Fragen kann ich Ihnen sagen. Fragen sind da, auf die es einfach keine Antwort gibt. Ja, aber Mann, was? Wie sprechen Sie denn? Kommen Sie doch mal etwas dichter heran. Sie haben ja getrunken. Im Dienst getrunken. 35 Jahre habe ich meinen Dienst ordentlich versehen. Heute habe ich getrunken. Doch nur wegen der Fragen, Herr Staatsanwalt. Bitte um Entschuldigung. Was sind denn das für Fragen? Üben Sie Nachsicht, Herr Staatsanwalt. Ich habe 5 Kinder. Ich wusste, dass ich heute den Herrn Staatsanwalt führen würde. Heute oder nie, dachte ich. Wenn der Herr Staatsanwalt keine Antwort weiß, dann gibt es keine. Und da habe ich mir Mut angetrunken. Nun stellen Sie schon Ihre Fragen. Bitte, Bitte, Herr Staatsanwalt, glauben Sie, Herr Staatsanwalt, dass es gute Menschen gibt, die bestraft werden, und böse, die man laufen lässt? Gut und böse sind keine juristischen Begriffe, mein Lieber. Für uns handelt es sich um die Tat. Um die Tat und ihre Sühne. Sühne, Herr Staatsanwalt. Man kann doch nur Böses sühnen. Wenn Sie aber Gut und Böse gar nicht kennen. Ja, klar, Kusch. Ich kann mich jetzt nicht lange mit Ihnen unterhalten. Ich sage es Ihnen daher ganz kurz. Die Justitia hat die Augen verbunden. Sie ist blind. Sie darf sich durch Gefühlsmomente nicht irritieren lassen. Verstehen Sie? Sie hält eine Waage in der Hand. Darauf wägt sie für jede Tat das im Gesetz verankerte Strafmaß zu. Verstehen Sie? Sind Sie nun zufrieden? Blind. Herr, das ist es ja eben. Sie darf auch nicht sehen, dass der eine in 10 Minuten so viel leidet wie der andere in 10 Jahren. Und wenn man darauf Rücksicht nehmen wollte, dann wäre der Willkür Tür und Tor geöffnet. Ja. Auch das ist richtig. Aber ich, Herr Staatsanwalt, ich muss darauf Rücksicht nehmen. Ich erlebe es täglich. Ich muss auch erleben, dass gute Menschen bestraft werden. Hier, bitte, unsere Nummer 259. Eine liebe alte Frau, unsere liebe Dame, wie wir sie immer nennen. Sie hat einen Meineid geschworen, um jemand anders zu retten. Jemand anders, der ihr Besserung versprochen hat. Er hat sich auch gebessert. Sollte das Gericht nun deshalb einen Meineid straffrei ausgehen lassen? Nein, das geht auch nicht. Ich sagte Ihnen ja, es geht einfach nicht auf zum Wahnsinnigwerden. Für unser einen, versteht sich, die Justitia sieht sie nicht aus der Nähe. Wer ist das hier, Nummer 270? Ah, das ist der Raubmörder Hinz. Er hat mit einem Hammer eine alte Frau erschlagen und 5 Mark geraubt. Tut der Ihnen auch leid? Der kann nicht anders. Wenn Sie dem eine Schmalzzulage versprechen, damit er seinen Bruder erschlägt, dann macht er es. Na also. Und warum wird der bestraft? Das fragen Sie noch? Weil die Gesellschaft sich vor solchen Tieren schützen muss. Tieren, sehen Sie, ein Tier. Der kann nicht anders. Ja, aber klar, Kusch, wo kämen wir denn damit hin? Der Mensch hat doch schließlich einen freien Willen. Freien Willen? Der auch? Der auch? Sehen Sie ihn doch an, Herr Staatsanwalt. Diese Augen, dieses Kind, die Stirn wie ein Orang-Utan. Der hat auch einen freien Willen. Wir müssen ihn bei jedem geistig normalen Menschen voraussetzen. Müssen, ja. Sonst geht's einfach nicht auf. Ein schlechter Mensch, der Hinz. Aber sehen Sie, im Mutterleibe, da war er doch noch nicht schlecht. Wann hat er sich nun vorgenommen, schlecht zu werden, so zu werden, wie er ist? Vorgenommen hat er sich's nie. Also, doch bloß ein armes Tier. Warum quälen wir dieses arme Tier? Weil die Gesellschaft sich schützen muss. Was kann dieses Tier dafür? Sie führen da in Abgründe, Klarkusch. Das sind Fragen, mit deren Unlösbarkeit wir uns eben abfinden müssen. Und dann noch etwas. Ist denn die Tat schon der Mensch? Ich habe Fälle erlebt, in denen jemand durch eine böse Tat erst gut geworden ist. Die Strafe traf den Guten. Alles gut und schön, Klarkusch. Aber was wollen Sie nun eigentlich von mir? Eine Antwort, Herr Staatsanwalt. Warum ist das so? Und muss das so sein? Das quält mich Tag und Nacht. Das sind Fragen, auf die ich Ihnen keine Antwort geben kann. Ja, dann muss ich mir die Antwort selbst erteilen. Die einzige Antwort. Wer sitzt hier, 275? Das ist der angebliche Mörder Leonhard Mauritius, einer von den 11 Insassen, die nach der unmaßgeblichen Meinung des Wärters Clarkus zu Unrecht hier sitzen. Also schließen Sie die Zelle auf. Wie führt sich der Mann? Oh, wenn alle so wären wie der, dann hätten wir wenig Mühe. Tag. Sie werden sich sicher nicht mehr auf mich besinnen. Es ist 18 Jahre her. Ich besinne mich in allen Einzelheiten auf Sie, Herr Staatsanwalt von Andergast. Umso besser. Und was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches? Können Sie sich das nicht denken? Haben Sie denn alle Hoffnung schon aufgegeben? Hoffnung auf meine Rehabilitation? Nein, nie. In keiner Stunde. Ich dachte an eine eventuelle spätere Begnadigung. Aber dazu ist etwas anderes unumstößlich notwendig. Das Geständnis. Ich weiß. Sind Sie dazu endlich bereit? Wieder einmal ein Versuch am völlig falschen Objekt. Von Zeit zu Zeit tritt eine hochgestellte Persönlichkeit in diese Zelle und versucht, mich zu einem Geständnis zu bekehren. Der letzte war der Anstaltspfarrer. Aber auch der hätte ein Wunder an mir vollbringen müssen wie Moses, als er Wasser aus einem Felsen schlug. Es geht um Ihre Freiheit, Mauritius. Bedenken Sie das. Trotzdem kann ich nicht reden. Das heißt, Sie können nicht reden? Es muss alles so bleiben, wie es ist. Und warum? Weil ich keinen neuen Mord begehen will. Verstehe ich nicht. Rätselhaft. Ich möchte Sie gerne kennen, verstehen. So, mit einem Male. Vor 18 Jahren wussten Sie unerhört gut über mich Bescheid. Hören Sie Ihre eigenen Worte. Achten Sie auf die Zeichen, meine Herren Geschworenen. Es gilt in einem der verworfensten Repräsentanten, die Krankheit eines Zeitalters zu treffen. Ein bis in seinem Kern angefaultes Individuum. Das war ich. Das wussten Sie alles von mir. Ohne Ehrfurcht vor der bestehenden Ordnung. Ich zitiere doch recht. Sprechen Sie nur weiter, Mauritius. Gott hat ihn gerichtet. Sie haben sogar den lieben Gott bemüht. Ein bisschen viel. Was? Zögern wir nicht, meine Herren, durch eine heilsame Operation am Körper der Gemeinschaft und so weiter und so weiter. Ja, so gut haben Sie mich damals gekannt. Ich muss Ihnen ein offenes Wort sagen. Der Mensch wandelt sich ja schließlich mit den Jahren. Sie werden auch nicht mehr der gleiche sein wie damals. Und mir sind diese hochtrabenden Worte, die Sie da zitieren, heute beinahe peinlich. Hochtrabend? Das ist doch das Harmloseste daran. Aber diese Unfehlbarkeit, Herr Staatsanwalt, Sie haben mich mit der Unfehlbarkeit Gottes zermalmt. Verstehen Sie nicht? Mit welchem Recht? Was hat es Sie gestört, dass ich die Tat abstritt? Mich brauchten Sie bei Ihrer Konstruktion überhaupt nicht. Der Bauplan, wenn ich so sagen darf, der Bauplan stand fest. Sie suchten nur nach Steinen, um ihn auszuführen. Ich dachte an Verständigung, Mauritius. So kommen wir ja nicht weiter. Also gut. Was wollen Sie? Ihr Geständnis. Und dieses Geständnis soll mir die Möglichkeit geben, ein Gnadengesuch zu befürworten. Sehr geehrter Herr Staatsanwalt, ich antworte in aller Form, dass ich dieses Geständnis nicht ablegen werde und mit gutem Gewissen niemals ablegen kann, da ich den Schuss auf meine Frau tatsächlich nicht abgegeben habe. Dann genügt Ihnen diese Antwort. Ja, dann sagen Sie mir doch jetzt, wer soll denn geschossen haben? Soll ich es Ihnen sagen? Soll ich tatsächlich? Ich würde Ihnen am Ende keinen Gefallen tun. Aber nein! Gehen Sie, lieber Herr Staatsanwalt! Nach 18 Jahren Haft ist mein Sinn für Idealismus bedeutend gedämpft. Die Versuchung ist zu groß. Es könnte sein, ich rede. Rede wirklich und würde nachher bereuen. Vertrauen Sie sich mir an, Mauritius. Wir müssen doch so oder so mit der Sache zu Ende kommen. Gut. Gut. Meine Frau wurde also in den Rücken geschossen, nicht? Nach der Zeugenaussage Waremmes. Sie hat sich umgedreht und ist vor mir weggelaufen. So schildert es Waremme. Und wenn sie nun gar nicht kehrt gemacht hätte? Und wenn sie nun gleich beim Verlassen des Hauses, aus dem Hause heraus, von hinten erschossen worden wäre? Na, dann müsste der Täter im Hause gewesen sein. Sehr richtig. Nach den Aussagen des Dienstpersonals war aber niemand Fremdes im Hause. Fremdes? Warum Fremdes? War niemand im Hause? Anna Jahn, die ihrer Schwester angsterfüllt nachlief. Anna Jahn. Die halbe Heilige, wie ein Journalist sie nannte. Sie haben sie damals mit aller erdenklichen Rücksicht behandelt. Na, völlig zu Recht nebenbei. Sie ist trotzdem eine halbe Heilige. Trotzdem? Ja, obgleich sie meine Frau erschossen hat. Mann, Sie sind ja wahnsinnig. So absurd erscheint Ihnen das. So unglaubhaft wäre es Ihnen damals auch erschienen. An dieser Möglichkeit haben Sie glatt vorbeigesehen. Und dabei hätten Sie damals nur eine Frage an Sie zu richten brauchen. Eine einzige Frage und der ganze Prozess wäre in einer halben Stunde beendet gewesen. Etwa so. Fräulein Jahn, haben Sie vielleicht Ihrer Schwester in den Rücken geschossen, als Ihrem Mann entgegengehen wollte? Und bei dieser Frage wäre sie zusammengebrochen und hätte Ihnen ein volles Geständnis abgelegt. Aber diese Frage lag außerhalb Ihres juristischen Bauplanes. Das glaube ich Ihnen einfach nicht. Diese Anna Jahn ist nicht schuldig. Schuldig? Hab ich denn gesagt, schuldig? Nein, aber den Schuss hat sie abgegeben. Warum haben Sie denn das damals nicht gesagt? Das ist es ja eben. Weil ich schuldig bin und nicht bestraft worden wäre. Weil sie unschuldig war, aber bestraft worden wäre. Die Schuld ist eben etwas anderes als die Straffälligkeit. Schuldig bin ich. Schuldig sind Sie. Schuldig sind wir alle. Über die ganze Erde zieht sich ein Netz von Schuld. Einer ist immer in die Schuld des anderen verflochten. Und keiner steht außerhalb. Welcher Mensch hat das Recht, über einen anderen das Wort schuldig zu sprechen? Erklären Sie mir bitte die Tat. Ja, aber wegen dieser Schuld wird kein Mensch bestraft. Ich muss Ihnen das alles sagen, damit Sie meine Haltung von jetzt und damals verstehen. Antworten Sie mir, Herr Staatsanwalt. Als ich aus Lebensfeigheit, aus Berechnung, aus Rückgratslosigkeit mich an eine um 15 Jahre ältere Frau klammerte, war ich da im juristischen Sinne schuldig oder nicht? Wie sollten Sie... Und dabei war es ein schweres Verbrechen. Missbrauch eines fremden Lebens. Sie hätten mich auch nie deswegen unter Anklage gestellt, dass ich diese Frau mit einer Herzlosigkeit ohnegleichen, als ich ihre überdrüssig war, moralisch, geistig, körperlich zugrunde richtete. Nicht wahr? Zugegeben. Sie zerfiel. Sie erniedrigte sich und entstellte sich in hässlichen Eifersuchtsszenen. Je mehr sie das tat, umso mehr leitete mein verlogenes Gewissen daraus ein Recht ab, sie nicht mehr lieben zu müssen. Auch straffrei. Im Sinne der Gesetze, ja. Eine Schuld, die der angesehenste Staatsanwalt sich leisten könnte, ohne von seinem Vorgesetzten die geringste Rüge zu erfahren. Lassen Sie mich bitte aus dem Spiel. Na, es geht nur um das Prinzip. Dann kam meine Leidenschaft für Anna. Ebenfalls juristisch, ohne Belang. Meine lichtscheuen Liebesanträge, meine systematische Zermürbung, die Brutalität, mit der ich meiner Frau davon erzählte. Alles straffrei. Na, ich war zu feige, eine klare Entscheidung zu fällen. Zu egoistisch, um meine Frau ganz zu verlieren. Denn irgendwie gab ihr bloßes Vorhandensein mir noch einen Halt. Darum ließ ich sie leiden. Furchtbarster Menschenmissbrauch. Aber juristisch ohne Belang. Verstehen Sie mich? Fahren Sie fort, Herr Mauritius. Anna trieb mich mit ihrer Ablehnung zum Wahnsinn. Und welche Rolle spielte Varemme? Ein gewissenloser Verführer. Ihm war Anna auch einmal zum Opfer gefallen, ehe ich sie kannte. Anna Jahn? Ja, aber nicht sie. Nicht die ganze Person der Anna Jahn. Nur die Anna Jahn eines einzigen Abends. Die andere, diese ganze Anna Jahn, stand dieser einmaligen Anna Jahn selbst später unfassbar feindlich gegenüber. Varemme hatte sie damit für immer zerbrochen. Na, auch das ist straffrei. Wenn ich ein Mensch, ein ganzer Mensch gewesen wäre, hätte ich diese Wunde heilen können. So aber bedrängte ich sie mit meiner egoistischen Leidenschaft und mein Freund Varemme, der mich im Grunde hasste. Ein Freund, der den Freund hasst. Ja, das muss einem Juristen auch unverständlich klingen. Sie machen sich das Menschenbild doch so einfach. Schuldig oder nicht schuldig. Und die tausend Dinge dazwischen, die das Leben uns liefert. Warum sollte Varemme Sie gehasst haben? Weil... Auch das werden Sie nicht glauben, weil Anna mich geliebt hat. Ja, wirklich. Sie hat es nur nie zugegeben. Sie hat erwartet, dass ich sie erlöse. Und weil ich das nicht tat, hat auch sie mich gehasst. Konnte denn Anna Jahn überhaupt hassen? So ingrimmig und verzweifelt, wie eine Frau nur hassen kann, die von einem Menschen Heil und Erlösung erwartet und stattdessen von ihm zu Tode gehetzt wird. Ja, wir haben sie tatsächlich zu Tode gehetzt. Wir drei. Meine Frau mit ihren unvorstellbaren Eifersuchtsszenen. Ich mit meiner sogenannten Liebe und Varemme mit seinem zynischen, schamlosen Spott. Sie war umstellt. Ja, sie hat Varemme angerufen. Und er hat ihr einen Revolver gegeben. Ich kann dir nicht helfen. Da, hilf dir selbst. Er muss schon eine Stunde vor mir da gewesen sein. Und nun werden Sie auch verstehen, weshalb ich die Unschuldige, die wirklich Unschuldige, nicht verraten wollte. Und gedenken Sie nun jetzt, nach 18 Jahren, Ihre Aussage zur Wiederaufnahme des Prozesses zu Protokoll zu geben? Das hätte ich vor 18 Jahren schon haben können. Nein, Herr Staatsanwalt, so einfach mache ich es Ihnen nicht. Ich habe Ihnen den Täter genannt. Und nun lege ich die ganze Schwere der Verantwortung auf Ihr Gewissen. Ich werde tun, was mir meine Pflicht gebietet. Überlegen Sie aber gut, was Ihre Pflicht ist. Ist es Ihre Pflicht, zu vergessen, was ich Ihnen erzählt habe, und auf ein Verhör der Anna Jahn zu verzichten? Ja, können Sie es dann als Jurist auf Ihr Gewissen nehmen, einen Mann im Kerker zu lassen, der die Tat nicht begangen hat, wegen der er drin sitzt? Oder ist es Ihre Pflicht, der Frau den Gnadenstoß zu geben, die umzubringen mir damals nicht ganz gelungen ist? Wissen Sie übrigens etwas von ihr? Sie ist verheiratet, hat drei Kinder. Soll sehr glücklich sein. Sehen Sie, das wusste ich nicht einmal. Also, bitte, tun Sie Ihre Pflicht. Geben Sie ihr den Fangschuss. Hoffentlich sind Sie aber selbst ein ganz reiner Engel. Sonst werden Sie schwer daran zu tragen haben. Haben Sie selbst aber jemals eine Frau... Schweigen Sie. Bitte um Verzeihung. Herr Mauritius, der Zweck meines Besuches war, Sie zur Ablegung eines Geständnisses zu bewegen. Jetzt nehme ich zur Kenntnis, dass der Sträfling Mauritius dazu nicht bereit ist. Guten Tag. Mein Beileid, Herr Staatsanwalt. Klakusch! Werter Klakusch! Herr Staatsanwalt! Herr Staatsanwalt! Was ist denn? Herr Staatsanwalt, ein fürchterliches Unglück ist geschehen. Was ist denn passiert? Der Werter Klakusch hat sich erhängt. Was? Offenbar unter der Einwirkung von Alkohol. Ah. Das war also die Antwort. Mein lieber Vater, kein leichtfertiger oder leichtsinniger Entschluss. Einmal hättest du dich doch entschließen müssen, mich ernst zu nehmen. Die Entwicklung, die du mit Gewalt zurückhalten wolltest, hat sich mit einem Ruck vollzogen, das ist alles. Kann aber noch alles gut werden, wenn du bereit bist, unverschämter Bengel. Ja. Herr Staatsanwalt, Herr Peter Paul Mauritius. Soll kommen. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Guten Tag, Herr Staatsanwalt. Nehmen Sie Platz, Herr Mauritius. Herr Staatsanwalt, hätten die Güte, mir in Aussicht zu stellen, sich mit dem Fall meines Sohnes erneut befassen zu wollen. Das habe ich getan. Und haben Sie sich überlegt, wo wir Waremme finden können? Verzeihung, Herr Staatsanwalt, das ist vielleicht im Augenblick gar nicht mehr so wichtig, da Ihr Herr Sohn bereits auf dem Weg ist, zu Ihnen ist. Er wird Ihnen ja dann alles Notwendige berichten. Er hat mir geschrieben. Erlauben Sie mir die Frage, erwähnt er das Geständnis Waremmes? Nein, natürlich nicht, mit keinem Wort. Das hat er sich dann vorbehalten. Sein kluger Junge, ein wirklich feiner Junge. Aber nun zu etwas ganz anderem, Herr Staatsanwalt. Ich habe auch inzwischen wieder ein bisschen geforscht. Ich forsche ja seit 18 Jahren. Es ist ja mein ganzer Lebensinhalt geworden. Ja. Und da habe ich einen sehr interessanten Besuch gemacht. Bei einer gewissen Frau Anna Duvernon. Frau eines Ziegeleibesitzers. Kenne ich nicht. Geborene Anna Jahn. Ach. Vielleicht erinnern Sie sich. Wie kommen Sie überhaupt dazu? Oh, sehr einfach. Als ich endlich Ihre Adresse gefunden hatte, bin ich hingefahren. Ich habe Sie durch einen Boten in einen Gasthof bestellt. Grüße von gemeinsamen alten Bekannten. Verstehen Sie? Als ich dann kam und ihr meinen Namen nannte, zitterte sie wie Espenlaub. Hm. Ich habe sie aber gleich beruhigt. Ich wäre nur ein Namensvetter vom Fall Mauritius. Ich sei lange im Ausland gewesen. Ich interessierte mich aber für die Chronik meiner Namensvettern. Und dann habe ich unvermittelt gefragt, wie war das eigentlich damals? Hat sie ihn oder er sie oder haben sie sie erschossen? Da wurde sie bleich wie die Wand und fiel vom Stuhl. Wie ein Mehlsack, sage ich Ihnen, fiel sie vom Stuhl. Wie finden Sie das? Das interessiert mich überhaupt nicht. Nun, dann wird es Sie vielleicht interessieren, wenn Ihr Herr Sohn wieder da ist. Ich selbst bin ja sehr geduldig. Seit 18 Jahren, Herr Staatsanwalt. Aber der Fall Mauritius wird noch einmal sehr lebhaft aus dem Grabe auferstehen. Hören Sie, Mauritius. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Schreiben Sie ein Gnadengesuch für Ihren Sohn. Gleich hier, bitte, das Feder, Tinte und Papier. Ich bin über 70, Herr Staatsanwalt. Das geht nicht mehr so rasch. Und dann fehlt doch das Geständnis. Mein Gott, da müssen wir eben versuchen, es ohne Geständnis durchzukriegen. Los, schreiben Sie, ich helfe Ihnen dabei. Ja, was soll ich denn da so? Seien Sie doch nicht so umständlich. Sie müssen allgemein menschliche Töne anschlagen. Zum Beispiel, und wenn er wirklich geschossen haben sollte... Nein, das kann ich nicht schreiben. Dann schreiben Sie, Gott allein weiß, ob er wirklich geschossen hat. Ja, das ginge schon eher. Und dann, ist denn der Mensch schon die Tat? So ungefähr, verstehen Sie? Und... mancher leidet in 10 Minuten mehr als ein anderer in 20 Jahren. Seine gute Führung beweist, dass er genug gebüßt hat und so weiter und so weiter. Am besten wäre es vielleicht, der Herr Staatsanwalt würde mir das ganze Gesuch diktieren. Also gut. Ich diktiere Ihnen und gehe damit selbst zum Justizminister und setze mich persönlich dafür ein. Und was meinen, Herr Staatsanwalt, was wäre das Äußerste, was wir erhoffen können? Eine Begnadigung. Eine volle Begnadigung. Ich kann auch nicht verstehen, dass Sie als Staatsanwalt sich plötzlich so warmherzig, ja so leidenschaftlich für die Begnadigung dieses Mauritius einsetzen, Herr von Andergast. Ich war bei ihm im Gefängnis, Herr Minister, und habe den Eindruck gewonnen, dass er der Begnadigung durchaus würdig ist. Ja, aber es fehlt noch das Geständnis, mein Lieber. Allerdings, ja. Ja, und warum? Sie geben ihm Ihr Wort, dass Sie sich für seine Begnadigung einsetzen, sobald er gesteht? Und er verweigert trotzdem dieses Geständnis? Ja, so etwas gibt's doch einfach nicht. Außer in einem Falle, wenn er unschuldig ist. Ja, glauben Sie denn daran? Ich bin fest davon überzeugt, Herr Minister. Herr von Andergast, Sie, ausgerechnet Sie, haben Sie denn den Prozess Mauritius vergessen? Ihren Prozess Mauritius? Trotzdem. Ja, wie denn? Was denn? Wer denn? Der Mensch wandelt sich und lernt manches begreifen. Zum Beispiel? Dass Menschenrecht nicht immer Gesetzesrecht ist. Das weiß ich aus meiner Studentenzeit. Aber ich frage Sie ja nicht als der liebe Gott, auch nicht als Protokollführer beim jüngsten Gericht, sondern ganz einfach als Ihr Vorgesetzter. Also bitte, woher wissen Sie, dass Mauritius unschuldig ist? Ich habe es ganz einfach gefühlt, als ich bei ihm war. Gefühlt? Sehr gut gefühlt. Sie sind überarbeitet, mein Lieber. Sie sollten einen längeren Urlaub nehmen. Tut mir wirklich leid. Entweder das Geständnis oder den Beweis seiner Unschuld. Einen juristischen Beweis, so kann ich nichts machen. Herr Minister, und wenn ich Ihnen nun sage, dass ich es heute positiv weiß, dass Mauritius unschuldig ist. Das wäre ja eine schöne Schweinerei. Diese Blamage in der Öffentlichkeit, um Gottes Willen, Herr von Andergast. Da müssten wir ja den ganzen Apparat noch einmal in Bewegung setzen. Nein, nein, bevor ich an diese ungeheure Möglichkeit glauben kann, müsste ich erst Ihre Argumente kennen. Die werde ich Ihnen nicht nennen, Herr Minister. Aber ich bitte Sie, begnadigen Sie den Mann. Ich bitte Sie. Mein Leben hängt daran. Herr von Andergast, was hat das alles zu bedeuten? Ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr anklagen, nichts mehr beweisen. Und das sagt mir Staatsanwalt von Andergast, nachdem er ein Menschenalter hindurch eine Stütze des Rechts, eine wahre Säule gewesen ist. Ein Vorbild, zu dem zahllose Kollegen emporgeblickt haben. Nein, nein, damit lasse ich mich nicht abspeisen. Ein Menschenalter hindurch habe ich vorbildlich meine Pflicht getan, wie Sie sagen, Herr Minister. Ich müsste mir also in dieser Zeit einen gewissen Kredit verschafft haben. Sehen Sie, all diesen Kredit nehme ich nun für diesen einen Augenblick in Anspruch und bitte um Ihr Vertrauen. Ich bitte Sie noch einmal, den Häftling Mauritius sofort zu begnadigen, ohne mich weiter zu fragen. Ohne Sie weiter zu fragen. Gut, ich glaube Ihnen. Geben Sie das Gesuch her. Die Konsequenzen, die sich daraus für mich ergeben, werde ich ziehen. Aber Herr von Andergast, nur weil Sie sich einmal geirrt haben, für wen halten Sie mich denn? Eine Begnadigung muss auch im Sinne der ganzen Rechtspflege vielleicht die vornehmste Lösung. Ich vertraue Ihnen. Später erzählen Sie mir einmal meinem Gläschen Burgunder die ganze Affäre. Sie wollen also nichts mehr beweisen und nicht mehr anklagen. Schön. Herr Staatsanwalt, ich befördere Sie zum Oberstaatsanwalt. Dann kommt Ihnen jetzt nur noch eine leitende Funktion zu und Sie brauchen nicht mehr selbst in den Gerichtssälen zu erscheinen. Einverstanden? Oder hatten Sie geglaubt, ich würde auf einen Menschen wie Sie verzichten? Ich danke Ihnen, Herr Minister. Warum hast du dich nicht geduldet, Sophia? Weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Edsel ist noch nicht da. Und selbst wenn er da wäre... Wolfgang, lass uns doch Verbündete sein. Um seinetwillen. Was verlangst du noch? Eine Mutter demütigt und erniedrigt sich selbst für ihr Kind. Wollen wir nicht unter alles, was gewesen ist, einen Strich machen und da wieder beginnen, wo wir vor 12 Jahren aufgehört haben? Wollen wir ihm nicht seine beiden Eltern zurückgeben? Ich mache keinen Schlussstrich unter eine Sache, um unterhalb des Striches damit fortzufahren, womit ich oberhalb abgeschlossen habe. Es gibt Dinge, über die ich niemals hinwegkomme, Sophia. Selbst dann nicht, wenn ich wollte. Und Edsel? Ich weiß, ich habe in deinen Augen nichts zu verlangen. Darum will ich ja auch nur bitten. Lass mich teilhaben an ihm. Nein. Dieses Ausreißen, dieses Auflehnen, das ist das Blut seiner Mutter. Der Geist der Unordnung. Ich kann ihn nicht zum Menschen formen, wenn er deinem Einfluss ausgesetzt ist. Darum geht es. Und ich soll ihn wirklich nie mehr sehen? Es ist das Beste für alle. Hast du denn gar kein Herz? Was ich an Herz besitze, das brauche ich jetzt für meinen Jungen. Ich war bereit, ihm meinen Beruf zu opfern. Ich liebe dieses Kind. Erst jetzt habe ich das gefühlt, seitdem er fort war. Und wenn du ihm nachstellst, dann schaffe ich ihn in ein Internat im Ausland. Mir ist alles gleich. Ich fühle, wie wenig sicher du seiner bist. Ich fühle aber auch, dass ich dir nicht gewachsen bin. Ich werde darüber nachdenken, mit welcher Schuld ich diese Sühne verdient habe. Aber vielleicht erlaubst du mir... Was willst du? Lass mich ihn noch einmal sehen. Er muss doch schon ein großer Junge sein. Beinahe erwachsen. Ach, du musst mir versprechen, dass du dich nicht zu erkennen gibst. Und wenn er mich erkennt? Dann streitest du es ab. Gut. Ich nehme dieses Almosen an. Ruf mich, wenn er da ist. Du schwörst mir, dass du dich an unsere Abmachung hältst. Ich schwöre es dir. Gut. Ich werde dich verständigen. Wenn er doch nur erst da wäre. Leb wohl. Sind Sie Herr Andergast? Ja, mein Name ist Etzel von Andergast. Kennen Sie mich? Ich habe mit Ihrem Vater gesprochen. Ich sah Ihr Bild. Ist er sehr zornig auf mich? Wieso? Es hat ein Missverständnis zwischen uns gegeben, aber das kann ich Ihnen nicht so schnell erklären. Wir werden jetzt eine heftige Auseinandersetzung haben, aber ich freue mich darauf. So? Ja. Ich war von zu Hause fort, ohne seine Erlaubnis. Nun wird er mich ernst nehmen müssen. Aber jetzt bringe ich ihm ein großes Geschenk, wenn er nur groß genug ist, es anzunehmen. Warum sehen Sie mich so an? Ihre Frau Mutter. Ich meine, die wird sich auch freuen. Meine Mutter. Ich habe eigentlich gar keine, wissen Sie. Gehen Sie schnell. Gehen Sie schnell zu Ihrem Vater und bringen Sie ihm Ihr Geschenk. Ob ich wohl ein wenig hier in Ihrem Garten bleiben darf und mir ein paar Blumen pflücken? Natürlich. Selbstverständlich, gute Frau. Du bist also zurückgekehrt. Ja, Vater. Ich dachte, es überwinden zu können, aber ich habe es nicht überwunden. Es gibt eine gewisse Kategorie des Verrates, über die ich in meinem Alter nicht mehr hinwegkomme. Die Frage ist aber nicht, was ist geschehen, sondern was soll werden. Was geschehen soll, Vater? Gib mir deine Hand, Vater. Ich habe Varreme entdeckt. So, so. Ich habe mit einem Dämon gerungen. Du hättest ihn sehen sollen, als ich ihm sagte, worum es ging. Dieses höhnische Lachen. Es geht um die Gerechtigkeit. Sie wollen also die Gerechtigkeit in die Weltgeschichte einführen? Gleich? Oder hat es noch ein paar Tage Zeit? Bis jetzt ist das nämlich noch niemandem gelungen. Bis jetzt herrschen noch Chaos und Vergewaltigung. Oder haben Sie schon einmal gesehen, dass einer von ganz großen Verbrechern, von den Länderräubern, von den Menschenschlechtern zur Verantwortung gezogen worden wäre? Außer, wenn ihm sein Vorhaben missglückt ist. Und jetzt kommen Sie, Zwerg, und wollen die Gerechtigkeit erfinden. Oh, Vater, er war fürchterlich. Gerechtigkeit, Vater, der Inhalt deines Lebens. Hast du nicht gefühlt, mit welcher Liebe ich an dich dachte, während er sprach? Wie du nur aussiehst, wie der Tod. Wo hast du dich nur so lange herumgetrieben? Hör doch zu, Vater. Ich war auf dem Wege zu dir. Junge, wie konntest du mir das antun? Vater, versteh mich doch. Als ich ihm sagte, es ginge mir nicht nur um die Gerechtigkeit, sondern vor allem um meinen Vater. Du, ich habe ihn beschworen. Da war er mit einem Male wie verwandelt. Schön, Jungchen, wenn du dein Herz daran setzt, also meinetwegen. Ich habe einen Meineid geschworen, übrigens längst verjährt. Du sprichst von Varemme. Vater! Mauritius ist total unschuldig. Vater, ich bewahre dich vor einer großen Schuld. Lass ihn frei. Er ist unschuldig. Unschuldig? So etwas ist leicht behauptet. Aber Varemme hat es doch zugegeben! Benimm dich, schrei nicht so. Varemme hat einen Meineid geschworen. Na, was sollte man nach deiner Meinung hin darauf tun? Sag du's mir. Nichts. Wie? Nichts. Vater, was soll das bedeuten? Jede Aktion erübrigt sich. Der Sträfling Mauritius ist begnadigt worden. Begnadigt? Durch Gnadenerlass des Justizministers. Der weiteren Haft entbunden. Gnadenerlass? Aber Vater, ich sagte doch, dass er unschuldig ist. Ja, ja. Ein Gnadenerlass beinhaltet diese Möglichkeit. Aber Vater, wenn er unschuldig ist, braucht er doch die Gnade nicht. Die Unschuld steht nicht mehr zur Debatte. Setz dich gerade. Ja, verzeih. Aber wieso steht die Unschuld nicht mehr zur Debatte? Nehmen wir einmal an, er wäre wirklich unschuldig. Nehmen wir einmal an, du hättest einwandfreie Beweise. Bestimmt! Das ist deine persönliche Überzeugung. Nein! Lass mich bitte ausreden. Du fällst mir beständig in die Rede. Ich sage dir, du erliegst einem verhängnisvollen Irrtum. Von der juristischen Unanfechtbarkeit sind wir noch weit entfernt. Also das Geständnis schriftlich, mit einer notariell beglaubigten Unterschrift. Geständnisse können zurückgenommen werden, es ist sogar die Regel. Man hat 100 Mittel, sich ihnen zu entziehen. Die seit der Tat vergangene Zeit schließt verlässliche Recherchen glatterdings aus. Ja, aber... Ich frage dich also, ob bei den schwankenden Faktoren, die du ins Feld zu führen hast, das Ergebnis den Aufwand lohnt. Aber Vater, es handelt sich doch um die Gerechtigkeit. Um das Allergrößte von der Welt. Wenn man auch eine Strafe nicht ungeschrien machen kann. Das Urteil kann man doch umstoßen. Man muss dem Menschen doch seine Ehre wiedergeben. Man muss sich doch rühren. Ihr könnt doch nicht suchen. Das wäre doch... Soviel ich weiß, gibt es doch ein Wiederaufnahmeverfahren. Laiengerede. Wiederaufnahme. Kitzkopf. Du weißt nicht, was das bedeutet. Man mobilisiert nicht eine Armee, um einen gefallenen Baum aufzurichten, einen gewaltigen Apparat in Bewegung setzen, die Welt alarmieren, den alten, totgehetzten Streit neu entfachen. Wo denkst du hin? Wäre der Meineid nicht verjährt, so müsste der Prozess gegen diesen Varemme durch alle Instanzen geführt werden. Bis dahin würden Jahre vergehen. Ich führe das nur an, damit du siehst, wie kompliziert diese Sachen sind. Außerdem sind schwerwiegende Rücksichten zu nehmen. Existenzen stehen auf dem Spiel. Der Staatskasse wären enorme Kosten aufzubürden. Das Ansehen des einschlägigen Gerichtshofes wäre einer entsetzlichen Kritik preisgegeben. Nein! Damit kann und will ich nicht leben! Das erkenne ich einfach nicht an! Faule Ausreden sind das! Vater, tue mir das nicht an! Enttäusche mich nicht! Vater! Benimm dich! Lieber soll die Welt in Fetzen gehen, als solche Gemeinheit! Nein! Etzel, beruhige dich doch, Etzel, mein Junge. Du willst doch ein erwachsener Mensch sein. Erwachsen sein heißt besonnen sein. Um Gottes Willen, Vater, tue uns das nicht an! Die Unterhaltung ist im Übrigen ganz gegenstandslos. Mauritius hat die Begnadigung angenommen. Angenommen? Er hat die Begnadigung angenommen? Ohne Vorbehalt. Und er lebt weiter? Lässt diese Ungerechtigkeit auf sich sitzen? Schweigt? Lebt weiter? Hat sich vielleicht für den Fußtritt noch bedankt, mit dem ihr ihn aus dem Gefängnis herausbefördert habt? Der Mensch kann alles, wie du siehst. Ja, das sehe ich. Er kann die Wahrheit verschwinden lassen. Und wenn ein anderer daran verreckt... Etzel! So weit habt ihr es also gebracht, mit euren Paragraphen. Paragraphen, euren Klauseln, euren Rücksichten und Vorsichten. Dazu soll man das Maul halten! Weißt du denn nicht, wer geschossen hat? Natürlich weißt du es. Daher wahrscheinlich auch die Begnadigung. Ich kann's nicht mehr mit ansehen. Gnade! Gnade! Man wird mit dem Finger auf mich zeigen. Da! Das ist der Sohn vom alten Andergast, der dem jungen Mauritius erst zu 18 Jahren Zuchthaus und dann zur Gnade verholfen hat. Vater, ich flehe dich an. Steh auf, Wetzel. Ich kann solche theatralischen Gesten nicht vertragen. Nimm den Prozess wieder auf. Ich kann es nicht. Lass dir erklären. Nein, nichts mehr. Wartet nur! Das wird euch nicht geschenkt! Hetzel, mein Junge! Ich will nicht mehr dein Sohn sein! Herr von Andergast! Herr von Andergast, um Gottes Willen! Ihr Sohn Hetzel hat... Sprechen Sie die Eidesformel nach, Herr Varemme! Ich schwöre bei Gott... Was denn? Was reden Sie denn, Herr Staatsanwalt? Hören Sie denn nicht? Hetzel blutet. In welcher Beziehung standen Sie denn zur Anna Jahn? Was denn? Herr Staatsanwalt, Hetzel hat die Scheiben eingeschlagen mit der bloßen Faust. Mit dem Kopf ist er durch die Scheibe. Ich bitte Sie, den Schlüssel zur Hausapotheke, einen Arzt. Das ist ja wie Domsuch. Hetzel soll sofort ins Bett gehen. Klakusch! Klakusch! Sie! Die Antwort, Klakusch! Um Gottes Willen, Herr Staatsanwalt, was ist Ihnen denn? Kennen Sie mich nicht? Ja, Sie sind Frau Klakusch und haben 5 Kinder. Um Gottes Willen! Oder heißen Sie jetzt Anna Duvernon? Keine Angst! Um Gottes Willen! Warum denn? Ich verrate nichts! Ich verrate nichts. Oh Gott. Ich verrate nichts mehr. Nichts mehr. Verrate nichts. Dann ist nichts wahnsinnig mehr. Geworden. Verrate nichts mehr. Nichts mehr. Wahnsinnig geworden. Ja, verrate nichts mehr. So. Du musst ganz ruhig sein. Hörst du, Hetzel? Ja, ganz ruhig. So. Komm, jetzt lass dir auch schön die andere Hand verbinden. Ja, doch. Du bist doch erwachsen, Hetzel. Du darfst nie mehr so rasen. Nie mehr. Auch wenn ich dir jetzt etwas ganz Furchtbares sage. Jetzt kann gar nichts Furchtbares mehr kommen. Doch, Hetzel. Doch. Dein Vater, bitte, bleib ganz ruhig. Dein Vater hat nämlich den Verstand... Wo ist meine Mutter? Hier, ganz in der Nähe. Meine Mutter soll kommen.